Die Kraft war stets bereit, steht sie jeden Tag da. Roleplayers, Thrones Night, sie ist für dich da. Teleport, Service, Karren, Mieten, Punkte sammeln, sie ist immer da. Roleplayers, Thrones. Da niemand besucht sie. Roleplayers, Thrones Night. Kafra Sandran bekommt auch keine Postmonster, ignorieren sie. Roleplayers, please night. Arme kleine Kafra. Sandra wartet auf dich. Sie braucht Gesellschaft.